Wasser, dem Rose schmeckt noch mehr. Wir ziehen heute ein Fest auf im schönen Moseltal. Oma hat Geburtstag, wird 90 Jahre alt. 90 Jahre lebt sie schon hier im Moseltal. Jeden Tag ein Gläschen, dafür ist sie bekannt. Den Wein macht sie noch selber, schon lange, lange Zeit. Opa pflegt den Weinberg, sie liest die Trauben ein. Sie bauen seit Jahrzehnten die besten Weine an. Nach einer alten Sage, den Moselhexenwein. Moselaner, Moselhexenwein. Heute wird gefeiert in die Nacht hinein. Moselaner Hexenwein ist letzte Flasche leer. Stechen wir ein Fass an, Geller ist noch mehr. Stechen wir ein Fass an, der Mosel schmeckt noch mehr. Es ist ne alte Sage, schon 1000 Jahre alt. Den ersten Wein der Mosel hat ne Hexe angepflanzt. Sie trank den Wein aus Hörnern, gefüllt bis an den Rand. Dann flog sie durch die Lüfte, zurück ins Hexenland. Doch eines Tages fand man die Hexe aufgespießt. An einem Pfahl im Weinberg, man kann sie heute noch sehen. Daher kam dieser Name, Moselhexenwein. Wir feiern heute im Weinland und tauen kräftig rein. Moselaner, Moselhexenwein. Heute wird gefeiert in die Nacht hinein. Moselaner Hexenwein ist die letzte Flasche leer. Stechen wir ein Fass an, Geller ist noch mehr. Stechen wir ein Fass an, der Mosel schmeckt noch mehr. Moselaner, Moselhexenwein. Heute wird gefeiert in die Nacht hinein. Moselaner, Moselhexenwein. Heute wird gefeiert in die Nacht hinein. Moselaner Hexenwein ist die letzte Flasche leer. Stechen wir ein Fass an, Geller ist noch mehr. Stechen wir ein Fass an.